Und der Geist hob mich empor und brachte mich an das östliche Tor des Tempels Jahwes, das nach Osten gewendet ist. Da waren am Eingange des Tores 25 Männer und ich gewahrte unter ihnen die Volksobersten Jasania, den Sohn Assurs, und Pelatscha, den Sohn Benajas. Da sprach er zu mir: Menschensohn, das sind die Männer, die Unheil sinnen und bösen Rat halten in dieser Stadt, die da sprechen, sind nicht erst kürzlich die Häuser wieder aufgebaut? Sie ist der Topf, und wir sind das Fleisch. Deshalb weissage gegen sie, weissage, o Menschensohn. Da fiel auf mich der Geist Jahwes, und er sprach zu mir: Sprich, so spricht Jahwe, so sprecht ihr, Haus Israel, und was in eurem Geist aufsteigt, das kenne ich wohl. Ihrer viele habt ihr in dieser Stadt erschlagen und habt ihre Gassen mit Erschlagenen gefüllt. Darum spricht also der Herr Jahwe: Die von euch Erschlagenen, die ihr in ihrer Mitte hingestreckt habt, die sind das Fleisch, und sie ist der Topf. Euch aber wird man aus ihr fortführen. Das Schwert fürchtet ihr, und das Schwert will ich über euch bringen, spricht der Herr Jahwe. Und ich will euch aus ihr fortführen und euch in die Gewalt Fremder geben und Gerichte unter euch vollstrecken. Durch das Schwert werdet ihr fallen, im Gebiet Israels werde ich euch richten, und so sollt ihr erkennen, dass ich Jahwe bin. Sie soll euch nicht zum Topfe werden, und ihr werdet nicht das Fleisch in ihr sein, im Gebiet Israels werde ich euch richten. Da sollt ihr dann erkennen, dass ich Jahwe bin, nach dessen Satzungen ihr nicht gewandelt seid und nach dessen Rechte ihr nicht getan habt, vielmehr nach den Rechten der Völker, die rings um euch her sind, habt ihr getan. Während ich so weissagte, war Pelatscha, der Sohn Benajas, plötzlich gestorben. Da fiel ich auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach: O weh! Herr Jahwe, willst du es denn gar ausmachen mit dem Überrest Israels? Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, deine Brüder, deine Mitverbannten und das ganze Haus Israel insgesamt, von welchen die Bewohner von Jerusalem sprechen, sie sind fern von Jahwe, uns ist das Land zum Besitze gegeben. Deshalb sprich, so spricht der Herr Jahwe: Ja, ich habe sie fernhin unter die Völker getan und habe sie in die Länder zerstreut und ward ihnen zu einem spärlichen Ersatze des Heiligtums in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Deshalb sprich, so spricht der Herr Jahwe: Aber ich will euch sammeln aus den Völkern und euch zusammenbringen aus den Ländern, in die ihr zerstreut wurdet, und will euch das Land Israel wieder verleihen. Und sie werden dorthin kommen und alle ihre Scheusale und alle ihre Gräuel daraus hinwegschaffen. Und ich werde ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres legen, ich werde das steinerne Herz aus ihrem Leib entfernen und ihnen ein fleischernes Herz verleihen, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beobachten und sie ausüben. Und so werden sie mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Denn ihren Gräueln und ihren Scheusalen ging ihr Herz nach, und ihren Wandel gab ich ihnen auf ihren Kopf. Ist der Spruch des Herrn Jahwe. Da schwangen die Cherube ihre Flügel, und die Räder bewegten sich zugleich mit ihnen, während sich die Herrlichkeit des Gottes Israels oben über ihnen befand. Und die Herrlichkeit Jahwes erhob sich mitten aus der Stadt hinweg und ließ sich nieder auf dem Berge, der östlich von der Stadt liegt. Und der Geist hob mich empor und brachte mich im Gesicht, durch den göttlichen Geist, ins Chaldäerland zu den Verbannten. Und das Gesicht, das ich geschaut hatte, hob sich hinweg von mir. Sodann verkündigte ich den Verbannten alle Worte Jahwes, die er mich hatte schauen lassen.